Deutschlandradio Berlin. Wortspiel Zeitreisen. Ich behaupte, dass wir jetzt wissen, dass wir weniger wissen, als wir vor 15 oder 20 Jahren noch zu wissen geglaubt haben. Weil inzwischen klar wird, dass das Gehirn ein außerordentlich dynamisches, hochkomplexes System ist, das nicht so arbeitet, wie wir das früher dachten. Neue Welträtsel. Was ist Bewusstsein? Eine Sendung von Robert Brammer. Naturwissenschaftlich gefragt, kann man sagen, auf zellulärer, molekularbiologischer Ebene wissen wir sehr viel. Auf globaler Ebene, wie also bestimmte Funktionen mit Teilen des Gehirns zusammenhängen, wissen wir auch sehr viel aus den letzten Jahren. Was ein völliges Rätsel ist und das absolut Faszinierendste ist, das, was dazwischen ist. Sagt der Bremer Hirnforscher Gerhard Roth, der sich als Direktor des Hanse-Wissenschaftskolleg in Delmenhorst den Fragen der Bewusstseinsforschung verschrieben hat. Wir wissen überhaupt nicht, wie diese Nervenzellen, die man im Einzelnen sehr gut studieren kann, das hervorbringen, was Wahrnehmung, Gefühl, Geist ist, das ist absolut faszinierend. In diesem Sinne, nicht im philosophischen, sondern eher empirischen Sinne, ist das Gehirn noch ein völliges Rätsel. Der Mensch ist Materie und fast alles, was seinen Geist ausmacht, so die Forschung heute, lässt sich zurückführen auf die Verknüpfung von Milliarden von Nervenzellen in seinem Gehirn. Die Technik des Gehirns ist so komplex, dass sie wie Magie anmutet. Seine faszinierende Fähigkeit verdankt das Gehirn einer nicht vorstellbaren Anzahl von Neuronen. Das Geheimnis unseres Bewusstseins liegt in der Vernetzung von 100 Milliarden Nervenzellen. Die Informationen, die auf uns einströmen, die Informationen, die wir in jeder Sekunde wahrnehmen, können nur aufgenommen werden, weil sich die elektrischen Verbindungen zwischen den Neuronen, auch Synapsen genannt, in Sekundenbruchteilen ändern und sich immer neue Schaltkreise bilden können. Das menschliche Gehirn, so haben Forscher herausgefunden, besitzt 100 Milliarden Neuronen mit jeweils 1000 bis 10.000 Synapsen. Die wahre Größe und Komplexität des menschlichen Gehirns lässt sich vielleicht erahnen, wenn man diese 100 Milliarden Neuronen mit der Zahl der möglichen Synapsen multipliziert. Das entspricht der durchschnittlichen Zahl der Verbindungen, die Neuronen untereinander eingehen. Das Ergebnis? 100 Billionen Synapsen. 100 Billionen funktionierende Einheiten. Diese Anzahl der Verbindungen ist vollkommen unbegreiflich und wahrscheinlich größer als die vermutete Anzahl der Atome im Universum. Ein Neurowissenschaftler bemerkte einmal, 100 Billionen Synapsen. Damit kann man alles machen. Das ist mehr als genug, um eine Seele darin unterzubringen. Das menschliche Bewusstsein, so der amerikanische Biologe Stephen Jay Gould, ist das Ergebnis von Millionen unwahrscheinlicher Zufälle. So wie die Geschichte der Spezies Mensch Teil der Naturgeschichte ist, ein spätes Zufallsprodukt der Natur. Dass Bewusstsein und Geist aus dem Zusammenwirken der Nervenzellen entstehen, das ist heute fast schon eine Art Selbstverständlichkeit. Man wüsste nicht, wie es anders sein sollte. Aber wie produziert das Gehirn diese Empfindung des Ichs, sodass es überflüssig wäre zu sagen, da ist noch etwas anderes, da ist noch eine andere zusätzliche Substanz, die uns ausmacht. Werden wir das alles im Detail je verstehen? Skeptiker sagen, das Gehirn hat sich in der Evolution herausgebildet als Organ, das dem Menschen hilft, sich in seiner Umgebung zu orientieren und im Kampf um Überleben und Fortpflanzung zu bestehen. Es sei aber nicht dafür geschaffen, sein eigenes Funktionieren zu entschleiern und zu verstehen. Der Mainzer Bewusstseinsphilosoph Thomas Metzinger ist da weniger pessimistisch als sein britischer Kollege Colin McGinn, der einmal schrieb, dass wir Menschen zwar befähigt seien, die großen Probleme, die Welträtsel, wie Ernst Haeckel sie nannte, zu formulieren, nicht aber sie zu lösen. Es könnte sein, dass es keine prinzipiellen Erkenntnisgrenzen gibt, aber sozusagen praktische, technische. Ein Problem könnte sein, dass wir die Komplexität des menschlichen Gehirns einfach mathematisch nicht modellieren können. Das scheint mir durchaus eine Möglichkeit zu sein, weil es ja nicht nur um die einzelnen Nervenzellen geht, sondern auch noch um Sachen, die sozusagen unterhalb der Nervenzelle stattfinden, um molekulare Ereignisse an der Zellmembran und so weiter und so fort. Im Moment ist aber überhaupt noch nicht klar, auf welcher Beschreibungsebene im Gehirn die Eigenschaften sitzen, die wir eigentlich wirklich verstehen müssen, um Bewusstsein zu verstehen. Es könnten auch höherstufige Eigenschaften sein, also zum Beispiel Eigenschaften von Zellverbänden, die mehrere Millionen Nervenzellen umfassen, und Eigenschaften, die dann letztlich, wenn wir sozusagen den Code einmal verstanden haben, doch recht einfache Eigenschaften sind. Das weiß einfach zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch niemand. Die Technik des Gehirns ist so komplex, dass sie undurchschaubar erscheint. Das Geschehen im Gehirn ist um ein Vielfaches komplizierter, als man es in einem Computernetzwerk abbilden könnte. Was da bei Milliarden von Neuronen und Billionen von Synapsen entsteht, das sind physikalische Zustände, die wir uns nicht vorstellen können. Ist es also eine Überforderung, danach zu fragen, wie der Geist aus dem Gehirn entsteht? Das Gehirn versucht sich mit Hilfe seiner eigenen Erkenntniswerkzeuge zu verstehen. Aber wir wissen nicht, so Wolf Singer, der renommierte Direktor des Max-Planck-Instituts für Hirnforschung in Frankfurt am Main, welche Grenzen diesem Vorhaben gesetzt sind. Das ist eine Überforderung im Augenblick zumindest, weil wir die Sprache des Gehirns noch nicht wirklich verstehen. Ich behaupte und tue das mit großer Überzeugung, dass wir jetzt wissen, dass wir weniger wissen, als wir vor 15 oder 20 Jahren noch zu wissen geglaubt haben. Weil inzwischen klar wird, dass das Gehirn ein außerordentlich dynamisches, hochkomplexes System ist, das nicht so arbeitet, wie wir das früher dachten. Das nicht auf Reize reagiert und Informationen seriell verarbeitet, bis dann schließlich irgendwelche Reaktionen erfolgen, sondern dass es sich um ein System handelt, das eine ungeheure Vielzahl von Zuständen einnehmen kann, aufgrund der enormen Wechselwirkungen zwischen diesen Myriaden von Nervenzellen, wobei wir die Systemzustände im Augenblick nicht adäquat beschreiben können. Für viele Forscher ist Bewusstsein einfach die Summe von Wachheit, Aufmerksamkeit, Wahrnehmung, Erinnern und Wissen, eben ein Spektrum unserer geistigen Fähigkeiten. Nur, wie können wir uns vorstellen, dass aus dem Feuern von materiellen Neuronen Geist entsteht? Es fällt nicht leicht zu glauben, dass ich das differenzierte Verhalten einer Menge von Nervenzellen bin, auch wenn es noch so viele von ihnen gibt und ihre Beziehungen untereinander noch so komplex sind. An der Herausforderung, Bewusstsein und Empfindungen zu übersetzen, arbeiten Hirnforscher seit Generationen. Am Horizont zeichnet sich die Möglichkeit ab, das Auftreten geistiger Aktivität im Gehirn zumindest in groben Zügen zu erfassen. Die chemischen und die physikalischen Vorgänge, die sich an und in einzelnen Nervenzellen abspielen, sind heute bis in unglaubliche Details bekannt. Trotzdem ist die Hirnforschung, so Gerhard Roth, noch weit davon entfernt zu klären, was Bewusstsein überhaupt ist. Was wir da als Elektrophysiologen machen, und ich arbeite auch so an einzelnen Zellen oder an kleinen Zellverbänden, ist das ein erbärmlicher Ausschnitt über das, was Nervenzellen wirklich tun. Wir sind da ganz, ganz am Anfang. Wir wissen, was so eine Zelle unter künstlichen Bedingungen tun kann. Was 10 Nervenzellen schon miteinander tun, ist überhaupt nicht bekannt. Ist auch, und das muss ich so tagtäglich auch erfahren, wenn ich im Labor bin, technisch ungeheuer schwierig rauszukriegen. Also, was es heißt, wenn man sagt, und das würde ich unterschreiben, Bewusstsein tritt auf, wenn viele Millionen Nervenzellen, vielleicht Milliarden, in ganz spezifischer Weise in unserem Gehirn miteinander interagieren, dann kann man das so schön sagen. Das wird auch sicherlich richtig sein. Aber was das empirisch bedeutet, davon weiß überhaupt niemand etwas. Gefühle sind bislang von den Neurowissenschaftlern nur als unerwünschte und als schwer kalkulierbare Effekte betrachtet worden. Gefühle waren lange Zeit für die Neurobiologie und die Hirnforschung kein ernsthafter Forschungsgegenstand. Bei Antonio Damasio werden sie jetzt zu einer tragenden Säule eines Theoriegebäudes über unser Gehirn. Der aus Portugal stammende Arzt von der US-Universität in Iowa ist einer der einflussreichsten Neurologen der Gegenwart. Und sein Buch »Ich fühle, also bin ich« liefert eine der interessantesten Theorien über das Bewusstsein, die derzeit diskutiert werden. Damasio und seine Frau Hannah haben hunderte von Fällen analysiert, in denen Patienten unter Gehirnschäden litten und verfügen in der Universitätsklinik von Iowa über das größte Gehirnarchiv der Welt. In ihren Computern sind die digitalisierten Schädelbilder von mehr als 2000 Patienten abgespeichert. Damasio lokalisiert anhand von Krankenbildern die Orte des Bewusstseins. Mithilfe der sogenannten bildgebenden Verfahren kann Damasio jetzt seine Theorien untermauern. Denn das Feuerwerk, das Myriaden spezialisierter Nervenzellen erzeugen, lässt sich heute sichtbar machen. Die bildgebenden Verfahren ermöglichen es, das Geschehen im Gehirn dreidimensional auf einem Bildschirm zu zeigen. Man kann jetzt dem Gehirn dabei zusehen, wie Gedanken in der Großhirnrinde aufblitzen, wie Emotionen wach werden oder wie sich eine tief vergrabene Erinnerung ihren Weg ins Bewusstsein bahnt. Consciousness gives you is something that is similar to emotion in the sense that it relates something out in the world to the organism and Bewusstsein gibt uns etwas, das unseren Gefühlen ähnlich ist. In dem Sinne, dass es etwas, was draußen in der Welt stattfindet, mit unserem Organismus verbindet und dem Organismus erlaubt, in einer intelligenten Weise zu antworten und zu reagieren. Und so, wie wir das Bewusstsein in unserem Labor untersucht haben, zeigt es uns, dass es eine organische Verbindung zwischen dem Phänomen des Gefühls, der Emotion und dem Phänomen des Bewusstseins gibt, die wir entdecken können, wenn wir das menschliche Gehirn studieren. Vor allem das menschliche Gehirn von neurologischen Patienten. Damasios Theorie untersucht unseren Körper und seine Reaktionen auf ein Objekt. Ein Objekt, das kann alles Mögliche sein. Ein Mensch, ein Ort, eine Melodie oder auch eine Erinnerung. Und während der Körper damit beschäftigt ist, eine Beziehung zu einem Objekt aufzubauen, es wahrzunehmen, verändert er sich. Und wenn es ihm später gelingt, diesen Vorgang erneut abzubilden, erzählt sich der Mensch eine wortlose Geschichte über seine Wechselbeziehung mit diesem Objekt. Damasio ist der Auffassung, dass Bewusstsein entsteht, wenn der Zustand des Organismus durch ein Objekt verändert worden ist. Emotion is critical because it is the source of the interrelation between the object and the organism. Emotionen sind entscheidend, weil sie die Quelle der Wechselwirkung zwischen einem Objekt und dem Organismus sind. Und wenn wir diese Wechselwirkung nicht haben, können wir auch nicht auf unsere Außenwelt reagieren. Wir würden sie nur passiv wahrnehmen. Wir hätten vielleicht Geist, aber keinen bewussten Geist. Wir hätten nicht das Gefühl, dass wir verändert werden durch das, was wir empfinden und wahrnehmen. Ich bin mir zum Beispiel bewusst, dass wir dieses Gespräch miteinander führen, denn mein Körper teilt mir mit, worüber diese Konversation geht, und ich speichere diese Veränderungen in verschiedenen Regionen meines Gehirns. Und das zusammen erzeugt etwas, was ich das Proto-Selbst nenne, ein frühes Selbst, das notwendig ist, um Bewusstsein entstehen zu lassen. Das Proto-Selbst. Damasio meint mit diesem Begriff eine biologische Vorstufe des mit unserem Bewusstsein einsetzenden Ich-Gefühls. Auf dieser Stufe erhält der Organismus fortlaufend Nachrichten über den eigenen Zustand und verarbeitet diese, ohne sich dessen aber bewusst zu sein. Weniger die geistigen Funktionen wie Sehen, Hören oder Sprechen, als vielmehr diese körperbezogenen Signale, mit deren Hilfe das innere Milieu des Körpers überwacht und stabilisiert wird, verschaffen dem Organismus die Urerfahrung seines Selbst. Dieses Kernbewusstsein, das sind immer nur ganz kurze Momente des Bewussten. Das ist etwas, was in einem Bruchteil einer Sekunde passiert. Es gibt da keinen Sinn für Vergangenheit oder für Zukunft. Das ist die Basis unseres Bewusstseins. Und auf diese Weise schafft sich das Ich jede Minute neu. Über die Rückmeldung unseres Körpers, über unser Körperbewusstsein. Das Selbst wird von Damasio als ein sich kontinuierlich verändernder körperlicher Vorgang beschrieben. Es pulsiert unaufhörlich wie ein Herz und erzeugt, so der Mainzer Neurophilosoph Thomas Metzinger, immer neue Zustände. Da, wo Atmung, Temperatur, Blutzuckergehalt, Hormonspiegel, Wassergehalt des Blutes und so weiter und so fort reguliert und in einem sehr engen Fenster stabil gehalten werden, da ist auch das Selbst, da ist auch das, was wir später als das Ich-Gefühl bezeichnen, verankert. Und das erscheint mir sehr folgerichtig und es hat auch eine ganze Reihe von philosophisch interessanten Konsequenzen. Das bedeutet zum Beispiel, dass dann letztlich auch all unser Denken, die sogenannten höheren Ebenen des Selbstbewusstseins, letztlich in der Dynamik des Lebensprozesses selbst verankert sind. Und in dem Zusammenhang ist es besonders interessant, dass funktional gesehen dann das Selbstbewusstsein des Menschen nicht in irgendwelchen höherstufigen Gehirneigenschaften verankert ist, sondern letztlich wirklich in der molekularen Dynamik. Das heißt, in der chemischen Landschaft unseres Blutes, die nämlich von diesen Gehirnbereichen genauestens überwacht und ständig neu eingestellt wird. Und dann können wir auch verstehen, warum Roboter vielleicht so ein emotionales Selbst noch lange, lange nicht haben werden, weil Roboter nämlich keine Körperflüssigkeiten haben. Bewusstsein dient zur Regulation von Körperzuständen. Und Emotionen sind für Damasio bioregulatorische Elemente. Sie dienen der Selbsterhaltung, sie schaffen ein stabiles inneres Milieu. Sie sind mit der Aufrechterhaltung von Leben verbunden. Antonio Damasio stellt Bewusstsein in einen evolutionären, in einen natürlichen Zusammenhang. Bewusstsein beginnt für ihn mit Organismen, die komplex genug waren, um ihren Körper im Gehirn abbilden zu können. Das wiederum verschaffte ihnen einen Vorteil im Überlebenskampf und trifft im Prinzip auch auf Tiere zu. Und erst auf dieser Grundlage entwickelten Menschen dann Dinge wie Mitgefühl, Ethik, Kreativität, Kunst oder Wissenschaft. Interessant ist jedoch, dass Emotionen jetzt einerseits in den Fokus der Forschung rücken und für uns wieder zu etwas sehr Interessantem werden. Auf der anderen Seite hat diese neue Perspektive natürlich auch etwas Ernüchterndes an sich. Was stellen Emotionen für uns dar? Was ist die Information, die eigentlich eine Emotion für uns trägt? In Damasios eigenen Worten ist es die Logik des Überlebens. Das heißt, das, was für uns und unsere Nachfahren gut ist. Ein Gefühl sagt uns ganz direkt und ohne nachdenken zu müssen, ob etwas gut ist für uns oder nicht. Und ein großes Problem für naturwissenschaftliche Ansätze ist natürlich, wie konnte in einer rein physikalischen Welt so etwas eigentlich entstehen? Die Darstellung von Wertigkeiten, von positiv oder negativ. Irgendwann muss das ja mal sozusagen aus dem Nichts heraus in die Welt gekommen sein, dass Dinge von Organismen als positiv oder negativ bewertet wurden. In dem Sinne finde ich aber dann wieder den Ansatz von Damasio sehr einleuchtend. Überlebt haben eben nur solche Organismen, die ihre eigene Homöostase, wenn sie stabil war, als positiv erlebt haben, die sich dann selbst gut gefühlt haben. Und diejenigen Organismen, die sich zu lange schlecht gefühlt haben, die sind heute nicht mehr hier und die haben auch keine Nachkommen gezeugt. Der Frankfurter Hirnforscher Wolf Singer spricht gerne von einem Dialog zwischen den Gehirnen, in dem diese sich gegenseitig mitteilen, was in ihnen vorgeht. Und dieser Dialog ist für ihn eine wichtige Bedingung für das Entstehen von Selbstbewusstsein. Die Erfahrung, ein selbstbestimmtes Ich zu sein, so seine These, gewinnen wir schon in unserer frühesten Kindheit über den Kontakt und den Austausch mit unseren Bezugspersonen. Deshalb ist auch unsere Vorstellung und Überzeugung, autonome und selbstbestimmte Wesen zu sein, vermutlich eine kulturelle Erfahrung. Zumindest hat die Neurowissenschaft herausgefunden, dass es im Gehirn keinen Ort für das Ich gibt, also keinen Ort, wo das innere Auge die Welt und sich selbst betrachtet. Wie es aber dazu kommt, dass das Gehirn aus verschiedenen Sinneseindrücken schlüssige Bilder der Welt erzeugt, wie das Gehirn das macht, das gehört zu den spannendsten philosophischen und neurowissenschaftlichen Fragen unserer Zeit. Die Entstehung unseres subjektiven Bewusstseins, so Wolf Singer, liegt im Dunkel der Erinnerung. In jenen ersten 2 bis 3 Lebensjahren, in denen bestimmte Nervenzellverbände in der Großhirnrinde erst noch miteinander verknüpft werden müssen. Doch an den Ursprung des Wissens, das wir in diesen ersten Jahren erwerben, haben wir keinerlei Erinnerung. Vermutlich bekommt das Bewusstsein dadurch seinen transzendentalen, seinen geheimnisvollen und übersinnlichen Charakter. Ja, ach, das ist natürlich spekulativ. Aber ich habe mich gefragt, wenn unsere Erfahrung, ein Bewusstsein, ein Selbstbewusstsein zu haben, das auf sozialem Lernen beruht, warum fühlt es sich dann so anders an als viele andere soziale Realitäten wie Wertesysteme, an deren Installation wir uns natürlich zum Teil sehr gut erinnern, an die Trachprügel, die wir bekommen haben, wenn bestimmte Verhaltensweisen eintrainiert werden. Kleine Kinder können nicht erinnern die Randbedingungen, unter denen sie bestimmte Dinge gelernt haben. Die lernen enorm viel. Sie können sich an den Verursachungsprozess nicht erinnern. Die speichern den nicht mit ab, weil sie kein episodisches Gedächtnis aufbauen können. Nun stelle ich mir vor, dass auch das Erlernen, ich bin ein autonomes, freies Ich, in so einer Phase passiert ist und damit zur Überzeugung wird, die keine Verursachung kennt. Und damit diese Qualität des Nicht-Verursachten, des Nicht-Rückführbaren, des Transzendenten bekommt, ist immer schon da gewesen. Anfang Februar 2001 lautete eine Zeitungsschlagzeile: Siemens baut den ersten fühlenden Computer. Was wird in Zukunft aus der traditionellen Unterscheidung zwischen Roboter und Gehirn? Lässt sich Wissen eines nicht allzu fernen Tages direkt aus dem Computer in unser Gehirn herunterladen? Wird man vor einer Urlaubsreise eine Sprache neuronal abspeichern können? Und schließlich, wird es eines Tages Roboter geben mit Bewusstsein, einem freien Willen und mit Gefühlen, so wie dies beispielsweise Rodney A. Brooks prophezeit? Brooks leitet das Labor für künstliche Intelligenz am Massachusetts Institute of Technology, dem Technik-Mekka Amerikas. Brooks prognostiziert Gehirne mit Internetanschluss. Das MIT arbeitet beispielsweise mit der US Air Force zusammen, mit dem Ziel, Flugzeuge nur durch die Gedankenkraft des Piloten zu steuern. Dem Vernehmen nach soll das bereits auch funktionieren, nur eben noch nicht sicher genug. Noch futuristischer mutet der Plan an, elektronische Schnittstellen zu Nervenzellen einzurichten, mit deren Hilfe man Befehle direkt in die Gehirnzellen hineintippen könnte. Thomas Metzinger ist da skeptisch, glaubt aber, dass die wirklichen Fortschritte bei der künstlichen Intelligenz aus der Analyse der Natur selbst kommen werden. Ich glaube, wir sind hier in Europa ein bisschen naiv gegenüber aggressiven Selbstvermarktungsstrategien von Amerikanern, die hier in Europa auf Tournee gehen oder in deutschen Feuilletons schreiben. Häufig ist das auch einfach Politik, um Forschungsgelder zu akquirieren. Ich bezweifle, dass diese Leute, die die technischen Schwierigkeiten selber ganz genau kennen, es wirklich glauben, was sie da in der Öffentlichkeit in Umlauf setzen. Meine Einschätzung ist, dass sowas wie künstliches Bewusstsein technisch noch lange nicht möglich ist. Aber aus dieser Tatsache sollte man keine falschen Schlüsse ziehen. Manche Entwicklungen verschlaufen schneller, als alle Leute es gedacht haben, weil zum Beispiel plötzlich viele Faktoren zusammenwirken. Und außerdem müssen wir uns, glaube ich, von der Vorstellung des bewussten Roboters lösen. Was es viel eher geben wird, sind postbiotische Systeme, die vielleicht geklonte Nervenzellklumpen oder sowas besitzen und dann auch in sowas wie einer beschleunigten künstlichen Evolution auf einmal Eigenschaften entwickeln, die wir selbst nicht mehr so ganz verstehen. Neue Welträtsel. Was ist Bewusstsein? Sie hörten eine Sendung von Robert Brammer. Es sprachen Katja Danowski, Bernd Ludwig und der Autor. Regie Beatrix Ackers. Sie können die soeben gehörte Sendung auch nachlesen im Internet unter www.deradio.de in unserem Portal von Zeitreisen.